die, da wo ich war, auf die Geschlossene nicht. Da wirst du zum Krüppel, da wirst du krank, da wirst du entmachtet, da bist du der letzte Dreck, der allerletzte Dreck bist du da. Es war Visite gewesen, Patienten waren da drinnen und kamen raus und wurden entmündigt und sagten, jetzt haben sie mir alles genommen, jetzt haben sie mir einen Betreuer bestellt und der kommt nachher. Und das hat mir alles vorgeschwebt und davor hatte ich Angst gehabt. Dafür hatte ich Angst, deswegen wollte ich so schnell wie möglich da aus dieser Hütte raus. Und ich bin aber erst nach 4 Wochen da rausgekommen. Ich habe da so eine Panik, ich habe da so eine schlimme Erlebnisse gehabt und auch von anderen Patienten mitverfolgen müssen, die mich Wochen danach noch im Albtraum verfolgt haben. Die haben sich richtig stranguliert, um Hals gehangen an eine Türecke und da sich dann erhangen. Oder um Fenstergriff oder auch um die Heizung. Und sich richtig damit stranguliert. Ein paar Tage lang diese Zimmer von der Polizei und Kripo versiegelt, wurden Untersuchungen gemacht und dergleichen. Und irgendwann nach 14 Tagen, 3 Wochen, wurden sie wieder mit Patienten belegt. Die hat es 3-mal probiert, die hat es mit dem Schnürsenkel auf der Treppe probiert, sich umzubringen und dann selbst während der Fixierung in diesem Zimmer hat sie es auch probiert gehabt, genau. Das war auf diese geschlossene Medikamenten, Tabletten und Drogenentzugstation, wo ich 4 Wochen festgehalten wurde. Eine Ärztin hat ihnen gedroht, der Arzt würde den Richter gut kennen und... Richtig, ich soll mich in Acht nehmen vor den Dr. Höcker, der kennt den Richter sehr gut und der macht es per Telefon, dann wird im Prinzip das veranlasst und dann habe ich keine Chance, dann komme ich in Isolzimmer und wäre stranguliert oder fixiert. Ne? Und ich soll mir das genau überlegen, es geht schneller als ich denke und daraufhin habe ich denn, es gab ja zu bestimmten Zeiten dort immer diese Handys, die man sich dann holen konnte, Nachmittag, meistens ab 14, 15 Uhr, mein Handy genommen und meinen Partner angerufen und den drum gebeten, der soll mich da endlich rausholen, der soll den Hausarzt anrufen oder sonst da was, irgendwas tun, mich da rausholen. Mit 7 Striemen Peitsche? Ja, genau, das ist so ein Holzstiel mit sieben so eine Leder, große lange Lederriemen dran. Und wenn ich nicht pariert habe oder das gemacht habe, was ich sollte, sprich in der Küche oder sonst welche Aufgaben, dann musste ich persönlich diesen 7 Striemen aus diesem Schrank holen, der hat einen bestimmten Platz gehabt, meinen Vater bringen und mein Vater hat so lange auf mich eingeschlagen, bis ich am Boden lag und geschrien und geheult habe. Und dann ist die Mutter auf mir noch rumgetrampelt. Und das habe ich alles letztes Jahr im Prinzip in der Psychiatrie aufgearbeitet. Das ist ja bei mir nicht nur Depression, das sind psychotraumatische Belastungsstörungen. Jetzt hätte ich an und für sich, ja, hätte ich 30 Minuten Zeit, ja, wäre kein Problem. Dann erzählen Sie mal, was Ihnen in Reichenau passiert ist und wie Sie überhaupt dahin geraten sind. Ich bin nach Reichenau gekommen wegen gerichtlicher Streitigkeit mit meinen Eltern, die schon seit Jahrzehnten gehen. Meine Eltern schon jede Menge Geld von mir, durch mir bekommen haben. Meine Ehe dadurch schon kaputt gegangen ist, die mich ständig am Vernichten sind und genauso ihr toller Rechtsanwalt, der Andreas Bock, der sowas von skrupellos dreist und frech ist, mit dem ich den Kontakt aufgenommen habe, nachdem er mir letztes Jahr wieder den Gerichtsvollzieher geschickt hat, obwohl ich wusste, dass die Sache lange beglichen ist und das entsprechend auch nach einer Woche dokumentieren konnte und dieser Anwalt ganz frech sagte, dennoch, das spielt alles keine Rolle, das Urteil wird noch 5-mal vollstreckt, selbst dann hätte ich die Schuld gegenüber meinen Eltern noch nicht vollbracht. Und so gab es so bösartiges Telefonat von diesem Anwalt, was mich mehrfach zu Hause aus die Bahn geworfen hat, wo der Notarzt kam, von Waldshut vom Krankenhaus mir entsprechend den Beruhigungsspritzen gegeben hat. Nach ein, zwei Stunden ging das wieder los, Zittern am ganzen Körper, richtiges, furchtbares Fibrieren. Und dann musste ich wieder in ein Krankenhaus eingeliefert werden, wieder dort Beruhigungsmittel bekommen. Valium war das wohl, was ich bekommen habe. Und jedenfalls war Waldshut der Meinung, das Spital, ich bin kein Fall für Waldshut, ich müsste mich in psychiatrische Bahnen begeben. Und dann habe ich mit Hausarzt und den damaligen Psychologen, bei denen ich wöchentlich meine Sitzung hatte, mich kundig gemacht, wo ich psychologisch stationär aufgenommen werden kann. Und ja, habe ich als erstes immer gesagt, Reichenau kommt für mich nicht in Frage, will ich nicht, weil ich das ja von Hörensagen als negativ gehört und in Erinnerung hatte, obwohl ich da noch nie gewesen bin. Aber irgendwie war Reichenau für mich ein negativer Ort, den ich mich gesträubt habe, hinzugehen. Ne? Und dann haben wir über die Krankenkasse einen Kurantrag gestellt. Ich hatte mir da eine psychiatrische Klinik oder psychosomatische Klinik rausgesucht gehabt, wo ich mir im Internet geguckt hatte, die auch sehr gut war. Dann wurde aber dies abgelehnt, weil aufgrund der Diagnose die Krankenkasse gesagt hat, ich bin ein dringender Fall. Ich muss dringendst in die Klinik und ich muss das nehmen, was hier vor Ort ist. Und das ist nur Reichenau. Aber Reichenau hat so viele Wartepatienten, dass auf dem offiziellen Weg ich auf diese Station 60, wo ich hingehörte, auf die Depressionsstation, nicht kommen kann, weil es 3 Monate Wartezeit bedarf, sondern ich muss über einen anderen Weg gehen. Das heißt, ich muss mich auf diese Tabletten, Medikamenten und Drogenentzugsstation begeben. Und von da aus würde denn Mittel und Wege eingeleitet werden, dass ich so schnell wie möglich auf diese Station 60 komme. Also bin ich diesen Weg gegangen, habe mich auf diese Medikamenten, Drogen und Tablettenentzugstation einweisen lassen und war verzweifelt, habe dort erstmal gar nicht richtig vor Ort, was mir da passiert, weil ich gleich so ein flüssiges, weißes Zeug bekommen habe zum Trinken und nach dieses Zeug habe ich tagelang geschlafen, war benebelt, bis ich dann irgendwann zu mir gekommen bin, mal nach Tagen und draußen im Garten bei Bewusstsein, beim Rauchen mir klar wurde, ich bin im Gefängnis, weil ringsherum war ein hoher Zaun. Es war ein hoher Zaun, ich war im Gefängnis. Das ist mir im Nachhinein erst bewusst geworden, nachdem dieses Zeug, ich weiß nicht, was mir da gegeben wurde, aus dem Körper rauskam. Und dann war Visite gewesen und dann habe ich das bei der Visite gesagt, dass ich verkehrt auf dieser Station bin. Ich möchte dringend auf dieser Depressionsstation, wo ich hingehöre, wo ich meine persönliche Geschichte abarbeiten kann. Und dann wurde mir durch diesen Dr. Höcker, der bei der Visite zugegen war, gesagt, er entscheidet, beziehungsweise die Stationsärztin entscheidet, wann, wo ich hinkomme. Und da hat es einen langen Weg, ehe ich da hinkomme. Da habe ich gesagt, dann beende ich hier sofort und jetzt diesen stationären Aufenthalt. Bitte darum, dass Sie mir sofort die Papiere fertig machen. Dann hat er gesagt, so schnell geht es nicht. Vorher lässt er einen richterlichen Beschluss machen, dass ich in ein Isolierzimmer komme und per, diese Strangulation und ruhig gespritzt werde. Denn ich wäre Fixierung und ich wäre nicht fähig, entlassen zu werden, was die Ärztin bestätigt hat. Ich müsste da vor Ort bleiben. Die waren der Meinung, ich wäre mit Tabletten vollgepumpt. Die habe ich aber nur zur Beruhigung genommen gehabt, vom Hausarzt hier gekriegt, diese Tabletten. Benzer, so ein Gelump, dass ich nachts schlafen kann, weil ich ständig nur geheult und gezittert habe am ganzen Körper. Aber diese Tabletten haben mir auch nicht geholfen. Und die waren der Meinung, durch dieses Zittern hatte ich ja im Nachhinein bei dieser ganzen Geschichtsaufarbeitung auch selbst auf der Depressionsstation ohne Medikamente, dass ich gezittert und vibriert am ganzen Körper habe. Ne? Und die sind davon ausgegangen, ich habe Medikamente in mir und können mich deswegen nicht entlassen, müssen mich fixieren und ins Isozimmer sperren. Und dann habe ich Kontakt mit dem Rechtsanwalt aufgenommen, Kontakt mit meinen Lebensgefährten, weil ich so eine schreckliche Angst bekommen habe, dass da sonst da was mit mir passiert und ich da unmündig, weil ich selbst erlebt habe. Es war Visite gewesen, Patienten waren da drinnen und kamen raus und wurden entmündigt und sagten, jetzt haben sie mir alles genommen, jetzt haben sie mir einen Betreuer bestellt und der kommt nachher. Und das hat mir alles vorgeschwebt und davor hatte ich Angst gehabt. Dafür hatte ich Angst, deswegen wollte ich so schnell wie möglich da aus dieser Hütte raus. Und ich bin aber erst nach 4 Wochen da rausgekommen. Ich habe da so eine Panik, ich habe da so eine schlimme Erlebnisse gehabt und auch von anderen Patienten mitverfolgen müssen, die mich Wochen danach noch im Albtraum verfolgt haben. Sie hatten auch festgestellt, dass sich dort Menschen umgebracht haben. Auf dieser Station weniger, das war auf die Station 60, das war speziell auf dieser Depressionsstation, wo ich dann hingekommen bin und die Patienten als solches kannte ich persönlich, wusste auch, wo sie hingehören und die haben es nicht geschafft dort oder die haben selber für sich den Entschluss gefasst, dass die aus dem Leben gehen und haben es, wie gesagt, mit einem Stoffbeutel erhängen, dort auf der Station im Zimmer geschafft, sich das Leben zu nehmen. Wie viele Personen? So viel ich bis während meiner Zeit waren 2 und jetzt im Nachhinein weiß ich die dritte jetzt auch noch. Man hat ja im Prinzip im Nachhinein noch mit bestimmten Patienten Kontakt und dergleichen und da wurde mir jetzt vor ein paar Wochen erst mitgeteilt, also die dritte hätte es jetzt auch gemacht. Aber das war wohl so ein bisschen auch typisch, wie ich gehört habe, im Vorfeld von dieser Station 60. Das war nicht nur während meiner Zeit, wo ich da war, das war auch in der Zeit davor. Das hat der Taxifahrer dort Patienten erzählt, wenn der den zu irgendwelche Therapien gefahren hat, dass das so ein bisschen typisch ist von dieser Station, dass die Leute sich unten am Bahnhof auf die Schiene legen oder sonst da gleiche Sachen machen. Also das muss häufiger im Jahr davor kommen. Was haben die mit dem Stoffbeutel denn gemacht, die Patientin? Die haben sich richtig stranguliert, um Hals gehangen an eine Türecke und da sich dann erhangen. Oder um Fenstergriff oder auch um die Heizung. Und sich richtig damit stranguliert. Dann war tagelang diese Zimmer von der Polizei und Kripo versiegelt, wurden Untersuchungen gemacht und dergleichen. Und irgendwann nach 14 Tagen, 3 Wochen, wurden sie wieder mit Patienten belegt. Und da war auch ein Fall mit einer Fixierung. Eine Frau wollte sich selbst. Das war auf diese geschlossenen Station, wo ich ganz am Anfang war. Die hat es 3-mal probiert. Die hat es mit einem Schnürsenkel auf der Treppe probiert, sich umzubringen. Und dann selbst während der Fixierung in diesem Zimmer hat sie es auch probiert gehabt. Genau. Das war auf diese geschlossene Medikamenten-, Tabletten- und Drogenentzugsstation, wo ich 4 Wochen festgehalten wurde. Haben Ihnen irgendwelche psychiatrischen Heilmethoden gut getan? Auf der Station 60 nur die Gesprächstherapien, die haben mir Kraft gegeben. Das war aber nicht psychiatrisch. Psychiatrisch heißt ja durch Flüssigkeiten, durch Neuroleptika, Tabletten oder durch Fesselungen irgendwas. Hat Ihnen irgendetwas dieser psychiatrischen... Gar nichts. Im Gegenteil, ich sage ja, das, was ich auf diese Entzugsstation bekommen habe, das hat mich ja total benebelt. Ich war ja die erste Woche gar nicht, ich durfte auch keinen Besuch bekommen, nichts hätte ich auch gar nicht empfangen. Ich war ja nur im Rausch, habe ja gar nicht richtig wahrgenommen, wo ich eigentlich bin. Das kam ja erst viel später, nachdem ich dieses Zeug nicht mehr bekommen habe und bei Bewusstsein war und mitgekriegt habe, dass ich ja für mich Gefängnis bin, indem ich draußen den großen Zaun gesehen habe, nicht raus durfte und nichts, gar nicht. Man sich erst bewähren musste und dann erst als erstes mit der Gruppe raus und dann mit Betreuer und irgendwann nach einer Woche, anderthalb, man alleine gehen kann, wenn man sich bewährt hat. Das sind diese Maßnahmen, die dort gemacht wurden. Mhm. Was gab es denn da alles für Maßnahmen? Fixierungen, war das jeden Tag oder einmal in der Woche, dass Menschen gefesselt worden waren? Also während meiner Zeit, wo ich war, muss ich sagen, war dauerhaft irgendjemand dort in diesem Fixierungsraum. Entweder da wurden welche mit der Polizei mit Drogen gebracht, die da gleich reingekommen sind oder alkoholisiert waren. Also so viel ich weiß, das war das Zimmer neben dem Schwesternzimmer und es war dauerhaft besetzt gewesen. Dauerhaft besetzt. Mit einer Person? Da hat immer bloß eine Person Platz gehabt. Da war direkt nur für eine Person Platz. Und es gab sogar mal Situationen, dass sie einen zusätzlichen Betreuer geholt haben. So wie bei dieser Frau, die sich dort während der Fixierung umbringen wollte, dass man neben dieser Frau 24 Stunden Betreuung dazu gesetzt hat, dass sie sich nicht wieder was antut. Wie lange waren die Leute dort gefesselt? Also 3 Tage wenigstens. 3 Tage wenigstens, sage ich mal. Das war so der Grundschnitt. Auf dem Rücken liegend? Ja. 3 Tage lang durchgehend pausenlos gefesselt? Ja. Inwiefern die das habe ich auch immer mich, inwiefern die das jetzt mit ihren Toilettengang oder derweil ist nach außen nie gedrungen, weiß ich auch nicht, wie das gegangen ist. Das habe ich mir so oft gefragt. Die Tür wurde im Prinzip immer zugehalten oder maximal in Spalt auf, aber man konnte nie verfolgen, ob diese Leute als solches oder Menschen selber mal auf die Toilette gehen konnten oder begleitet zur, ich weiß es nicht, wie das gegangen ist, beim besten Willen, ich weiß es nicht. Das war immer auch diese Frage, die ich mir innerlich gestellt habe, was geht da hinter dieser Tür ab, was geht da wirklich ab, weil man ja auch manchmal Schreie gehört hat, wahnsinnige Schreie oder auch wieder von anderen Stationen Ärzte gekommen sind und alle in dieses Zimmer gestürmt sind, dort Schreie gehört hat, aber leider Gottes gesehen hat man nichts. Man hat nur bösartige Vermutungen für sich selbst anstellen können. Also würden Sie sicherlich nicht sagen, dass die Psychiatrie irgendetwas Gesundheitliches verspricht? Also die, da wo ich war, auf die Geschlossene nicht, da wirst du zum Krüppel, da wirst du krank, da wirst du entmachtet, da bist du der letzte Dreck, der allerletzte Dreck bist du da. Waren denn die Ärzte oder Pfleger freundlich oder waren sie irgendwie wie Kommandeure? Es gab, sag ich mal, einen gewissen Anteil, der wirklich nett und freundlich war, aber der überwiegende waren selbst die Schüler, die dort im Prinzip oder die im Prinzip mal in dieser Richtung gehen wollten, so Art Schnupperjahr oder dergleichen machen. Selbst die 15, 16-Jährigen waren so arrogant und dass ich immer gemieden habe, die Leute irgendwas zu fragen oder überhaupt an den ranzugehen. Weil das war sehr extrem gewesen. Und ganz besonders eben die Ärzte. Ganz besonders, denen konnte man sagen, was man wollte. Die haben es nicht wahrgenommen, die haben ihre Strategie verfolgt und selbst die Stationsärztin, die kam zu mir und hat gesagt, ich soll mich doch bitte bereit erklären zu bleiben, ansonsten sie kennt den Dr. Höcker, er kennt den Richter gut und ich habe ganz schnell ein richterliches Urteil und bin in dieser ISO-Zelle und werde fixiert und das möchte sie nicht, dass das ist. Habe gesagt, es ist ein Nervenzusammenbruch, den ich hatte, dass ich wieder gezittert habe und die haben das nicht begriffen, die waren der Meinung, es sind einfach bei mir durch die Medikamente Entzugserscheinungen und mit dieser Entzugserscheinung habe ich ja da die 4 Wochen lang hin weiter Medikamente nehmen müssen, weil die der Meinung waren, und das Komische war ja, ich habe ja am Anfang viel, viel mehr von diesen Mitteln bekommen, wie ich jemals genommen habe. Das war ja das Kuriose, wo ich mir gefragt habe, mal, wieso kriege ich mehr, wenn das Zeug raus soll? Ja, hat man dort auch irgendein Gutachten über Sie geschrieben? Ein Gutachten? Wo drin steht, dass Sie irgendwas haben, einen Wahn, eine Depression oder dies oder jenes oder ja, irgendein Krankheitsbild, etwas, was vielleicht stimmt oder nicht stimmt? Ja, ich kann Ihnen im Prinzip, ich habe da was, genau, das könnte ich Ihnen gerade vorlesen. Das habe ich mir über Hinterwege, weil mich das selber interessiert hat, was die eigentlich da letztendlich als Entlassungsdiagnose geschrieben haben. Und das habe ich mir besorgt über Hinterweg und das habe ich auch. Und ja, soll ich es vorlesen? Ja, sicher. Und zwar steht da oben, Moment, das ist das verkehrt, ich muss Reichenau. Ich habe nämlich zwischendurch schon wieder andere Kliniken auch gehabt, gesundheitlich bedingt, aber jetzt nicht psychisch, sondern jetzt körperlich, Operation und dergleichen. Aber jetzt habe ich ZFP, Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Entlassbrief. Frau Ramona Feierte, geboren 13.10.63, wohnhaft Hüttenweg 2 in 797612 zu Ting. Sehr geehrte Herr Kollegen, wir berichten um genannte Patientin, die sich vom 9.06.2011 bis 10.08.2011 zum ersten Mal in unserer stationären Behandlung befand. Diagnosen: Rezidivende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode ohne psychotischen Symptome, F33.2, primär insulinabhängiger Diabetes mellitus Typ 1 Diabetes mit Augenkomplikationen, primär insulinabhängiger Diabetes mit neurologischen Komplikationen, psychische und Verhaltensstörung durch sedativa und Hypnotika schädlichen Gebrauch. Aktuelle Medikation: Thyrajod, Neupro, Citalopram, Insulin nach Schema. Aufnahmeanlass: Patientin kommt nach der telefonischen Voranmeldung mit der Einweisung von Dr. Ehret in Begleitung des Partners zur stationären Aufnahme. Vor dem Hintergrund der langjährigen Konfliktsituation mit ihren Eltern, welche die Patientin als enorme körperliche und seelische Belastung empfindet, zeigt die Patientin akute Belastungsreaktion und ausgeprägte depressive Symptomatik mit suizidaler Neigung. Patientin berichtet, dass sie seit ca. 6 Wochen regelmäßig täglich bis zu 20 Milligramm Bromazepam zur Beruhigung eingenommen habe. Vor vielen Jahren haben sie eine Zeit lang auch schon Beruhigungsmittel eingenommen. Psychiatrische Anamnese: seit 2002 Depression, 2002 bis 2005 in der Behandlung bei der Frau Dr. Habermann, Medikation mit Zoloft und Nirtazepin, seit Februar 2011 ambulante Behandlung bei Dr. Robrecht, seit Januar 2011 Citalopram und bei Aufnahmemedikamente Citalopram 20 Milligramm. Seit 2002 wegen Depression vom Hausarzt verschrieben, bekommt Thyrajod für Insulin nach Plan, Dopaminpräparat bei Restes-Lex-Syndrom. Suizidalitätsanamnese: 2 Selbstmordversuche in der Vorgeschichte. Ende der 80er Jahre habe die Patientin wegen Streit mit ihren Eltern Schlaftabletten eingenommen, wurde ins Krankenhaus gebracht. Vor ca. 2 Wochen wollte sie sich im Bodensee ertränken, habe schon die Schuhe ausgezogen, sich es jedoch im letzten Moment anders überlegt. Suchtanamnese: Patientin berichtet, dass sie seit ca. 6 Wochen regelmäßig täglich bis zu 20 Milligramm Bromazepam zur Beruhigung eingenommen habe. Vor vielen Jahren habe sie eine Zeit lang auch schon Beruhigungsmittel eingenommen. Kein Alkoholkonsum, keine Einnahme von Drogen. Biografische Anamnese: Patientin stammt aus dem Spreewald. Sie ist bei den Eltern zusammen mit dem 4-jährigen jüngeren Bruder aufgewachsen. Zu dem Bruder, der aktuell in Bremen lebt, bestehe ein guter Kontakt. Nach dem Hauptabschluss Ausbildung zur Maschinenbaumeisterin absolviert. Aktuell seit 97 Erwerbsunfähigkeitsrente wegen insulinpflichtigen Diabetes. War von 84 bis 97 verheiratet. Aus der Ehe habe die Patientin eine 25-jährige Tochter. 2002 Umzug nach Stühlingen. Seit 2005 bestehe neue Partnerschaft. Seit 2009 wohne sie und ihr Partner zusammen zur Miete. Somatische und vegetative Anamnese: aktuell hat die Patientin Schulter-, Nacken-, Knieschmerzen, leichte Tremor und innere Unruhe. An Diabetes mellitus Typ 1 leidet sie seit 78, insulinpflegig, vor 3 Monaten eine Zollblutung, regelmäßig bei Untersuchung, zuletzt im März 2011. Dann Struma nodosa mit Hypofunktion, zweimal, drei, nach dreimaliger Resektion von Endometriose der Bauchdecke, zuletzt 2006, psychischer Befund. Das Erscheinungsbild ist gepflegt, im Kontaktverhalten offen und freundlich. Patientin berichtet ausführlich und vertrauensvoll, kooperativ, wach und bewusstseinsklar, zu allen Qualitäten orientiert. Es bestehen keine Sprach- und Sprechstörungen, keine Störung der kognitiven Funktionen, keine Störung des formalen Denkens, keine Störung des inhaltlichen Denkens. Zwänge sind nicht vorhanden, keine Sinnestäuschung eruierbar. Die Patientin ist depressiv verstimmt, verzweifelt, weint im Gespräch, emotional sehr labil, hilfesuchend, Rückzugstendenz. Patientin ist ausreichend schwingungsfähig, psychosomatisch verlangsamt. Es liegen keine Hinweise auf Eigen- und Fremdgefährdung vor. Ausreichende Behandlungs- und Krankheitseinsicht ist vorhanden. Patientin ist absprach- und bündnisfähig, keine Ich-Störung, körperlicher Befund. 27-jährige Patientin ist in RET-AZ und guten EZ. Größe 1,70 Meter, Gewicht 74,5, Gebiss saniert, Haut, keine Zyanose, kein Ikterus, Pulmus, vaskuläre Atemgeräusche, keine Rasselgeräusche, gute Atemverschieblich, sonorar, Klopfschall, SD, nicht vergrößert, tastbar, keine relevanten Lymphknotenschwellungen feststellbar, Herztone rein, regelmäßig Puls 75, rhythmisch, keine vitentypische Geräusche hörbar, Abdomen weich, keine Resistenzen. Positive Darmgeräusche an allen vier Quadranten hörbar. Leber und Rippenbogen nicht vergrößert, tastbar. Nierenlager frei. Ja, es reicht ja erstmal. Das ist ja gar nicht so wichtig. Ja. Sind da große Fehler drin in dieser Beschreibung? Vom Anfang bis zum Ende? An und für sich nein. Mhm. Aber jetzt nochmal. Eine Ärztin hat Ihnen gedroht, der Arzt würde einen Richter gut kennen und... Richtig, ich soll mich in Acht nehmen vor den Dr. Höcker, der kennt den Richter sehr gut und der macht es per Telefon, dann wird im Prinzip das veranlasst und dann habe ich keine Chance, dann komme ich in Isozimmer und wäre stranguliert oder fixiert. Ne? Und ich soll mir das genau überlegen, das geht schneller als ich denke und daraufhin habe ich dann, es gab ja zu bestimmten Zeiten dort immer diese Handys, die man sich dann holen konnte, Nachmittag meistens ab 14, 15 Uhr mein Handy genommen und meinen Partner angerufen und den drum gebeten, der soll mich da endlich rausholen, der soll den Hausarzt anrufen oder sonst da was, irgendwas tun, mich da rausholen. Ja. Und ja, dann hat er halt mit dem Hausarzt gesprochen und gemacht und der Hausarzt sagte, wenn ich das dort verlasse, er kann mit mir nichts mehr anfangen, er weiß mit mir nichts mehr, das geht nicht und ich solle in Ruhe dort verharren und die versuchen so schnell wie möglich auf diese entsprechende Station, die ich kommen muss, hinzukommen. Ansonsten habe ich keine Chance, so schnell wie möglich auf diese Station zu kommen. Das war der Hintergrund. Warum wollte denn diese Ärztin Sie warnen vor diesem Doktor, dass er den Richter gut kennt? Dass ich mich damit zufrieden gebe, bis Ende der Woche auf dieser Station zu bleiben, weil die der Meinung waren, ich war mit diesen Tabletten im Rauschzustand und das wäre gefährdend für mich, wenn ich vorzeitig diese Klinik verlasse oder diese Station verlasse. Das war ihr Hintergrund. Im Nachhinein hat auch die Station, die Depressionsstation gesagt, die gehen nur von Rauschfälle, sprich von Alkoholfälle, sprich von Medikamenten oder auch Drogen, die in Rausch sind und dadurch, dass ich so gezittert habe, das Zittern aber vom Psychischen, von dieses Erzählen dieser Geschichte, was mir seit Jahrzehnten passiert, das haben die nicht begriffen. Die sind davon ausgegangen, dass ich unter diesen Tabletten stehe und im Rausch bin und da nicht entlassen werden kann. Also man kann sagen, Dummheit. Ja. Falschdiagnose. Richtig. Und wenn man sie jetzt noch daraufhin behandelt hätte, wäre es noch eine falsche Behandlung gewesen. Richtig. Beziehungsweise, wenn ich mit allen Mitteln mich gewehrt hätte, wäre ich ja in dieser Isozimmer gekommen. Und mein Lebenspartner hat es ja dann so eingerichtet, der hat sich einen Termin bei diesem Doktor geben lassen und den persönlich, den nächsten oder übernächsten Tag an aufgesucht und im Gespräch und was das soll, warum er dir mir damit gedroht hat. Und da sagt er ganz frech, das hätte er nie getan, das würde er nicht machen. Dazu, ich bin ja aus allen Wolken gefallen, der noch so frech und schwindlerisch dazustehen, dass das nicht in seinem Interesse wäre. Aber gesagt hat es doch eine Ärztin, oder? Die Ärztin war bei dieser Visite mit zugegen, wo er das gesagt hat und auch dort andere Therapeuten, die dort Ergotherapie machen und alles. Die waren zugegen bei der Visite, wo er wortwörtlich gesagt hat, er kann auch anders. Und dann komme ich in dieser Isolationszelle und werde fixiert. Das hat er vor alle gesagt, während der Visite. Wie viele Personen waren anwesend? Der Doktor. Bestimmt sechs. Sechs Personen waren anwesend? Ja. Dann ist es ja allgemein üblich, dass man sowas sagt und auch damit droht. Ja, ich habe es ja selbst miterlebt, dass Patienten rausgekommen sind, die entmündigt waren und später der Betreuer dastand. Habe ich persönlich erlebt. Wie viele? Zwei. Der eine hat sich dagegen gewehrt. Der wurde dann verlegt auf eine andere, auf die Station 25. Und der kam dann und konnte sich von dieser Station 25 freimachen. Ich müsste nachdenken, der hat seine Eltern verloren, war sehr an die Eltern fixiert und kam mit dem der hat in der Gärtnerei auf der Reichenau gearbeitet. Ganz armes Geschöpf, den habe ich im Nachhinein getroffen. Den haben sie dann nach Hause entlassen und für ihn auf die Depressionsstation ein Termin terminiert und dann wurde er dorthin bestellt. Und im Nachhinein war ich ja noch da gewesen, habe ich diesen Mann an der Cafeteria getroffen und da hat er mir sein Leid geklagt, wie viel Geld dieser Betreuer von ihm jetzt haben will, der überhaupt nichts gemacht hat, weil alles er selber gemacht hat. Und war darüber so schockiert gewesen und dass dieser Betreuer sogar an dieses Haus seiner Eltern jetzt ran will. Ne? Haben Sie Kontakt zu dem Mann? Nee, jetzt nachdem ich von der Reichenau denn weg bin ich, aber der arbeitet da gibt es ja bloß eine große Gärtnerei auf der Reichenau und eine Gärtnerei. Aber wenn Sie den dort besuchen könnten, dann könnten Sie den ja wieder an mich vermitteln. Den kann ich ermitteln, was das, weil ich gesagt habe, du musst dich wehren, du musst dich dagegen wehren, sonst bist du alles los. Bezahle das, was er jetzt fordert, ansonsten nimmt er dir das Haus weg. Das war mir schon klar. Das war mir schon klar. Und das war ja sein großer Frust, sagte aber er ist jetzt auf diese Station und was soll er jetzt machen? Sag ich, tu irgendwie das Geld, das, was er verlangt, zusammenkratzen, gib ihm das, dass du rauskommst aus dieser Betreuung und selber über Haus und Hof Herr sein kannst. Ich müsste nachdenken, vielleicht komme ich auch so wieder auf seinen Namen. Das war ein ganz armes Geschöpf. Sie hatten auch in der Vergangenheit mit einem Haus etwas. Die Eltern, und wie war das gewesen mit Ihrem Haus und den Zahlungen? Die Eltern wollten dort, dass Sie etwas dreifach bezahlen. Kann das so sein? Bitte? Man wollte von Ihnen, dass Sie einen gewissen Betrag dreifach bezahlen? Fünffach. Der Rechtsanwalt. Ja, der macht ja auch, wie gesagt, der hat ja das, was sie schon mal gekriegt haben, 23.000, noch was, 2009, dieses Urteil hat er ja letztes Jahr wieder zur Vollstreckung gebracht, weil er ja, es sind ja immerhin 40.000 Euro auf diesem Konto bei der Amtsgericht Tiergarten hinterlegt, auf den Namen meiner Mutter und bevor dieses Geld nicht alles abgeräumt wird, schickt er mir den Gerichtsvollzieher immer wieder her, weil ich habe das Geld ja nicht. Ich muss die eine staatliche Versicherung abgeben und dann können die mit diesem Vermerk, dass ich ja nichts habe, mittellos bin, dorthin gehen und sich das Geld wieder alles holen, obwohl die das schon mehr wie überbezahlt gekriegt haben. Aber so eine korrupten und kriminellen Machenschaften, das ist ja das, wogegen ich jetzt kämpfe. Nochmal, wie viel Geld hat man anfangs von Ihnen gefordert? 10.000 noch was. Also das Urteil 2002, was meine Mutter zu kriegen hatte, war gewesen, kann ich Ihnen ganz genau sagen, weil ich die Akte jetzt gerade wieder mache, das Urteil ist 2002 gesprochen. Und beinhaltet, kleinen Augenblick, das ist so ein dicker, großer DIN A4-Ordner, diesen ganzen Dreckskram. Das Urteil beinhaltet 10.630,88 Euro. Und die haben sich aber am 3.7.2009 23.541,59 Cent auszahlen lassen von dem Notar Bentlin aus Berlin. Dieses Urteil. Und die hat gleichzeitig zu der Zeit 2009 wieder für meine Mutter Geld hinterlegen lassen als mögliche empfangsberechtigte Person. Da sind die 2009 schon davon ausgegangen, dass die diese Zwangsvollstreckung nochmal machen, damit sie dieses restliche Geld auch bekommen, was ja auch war. Denn kam ja letztes Jahr der Gerichtsvollzieher und der wollte, dann hatte gehabt Zwangsvollstreckung über 24.000 noch was. Da wurde das nicht mal mit eingerechnet, was schon kassiert ist, sondern wurde ganz frech weitergerechnet, als wenn nie Geld geflossen ist, und hat mir ganz frech hingelegt, dass ich 24.000 noch was zu zahlen habe. Wie oft haben Sie Geld bezahlt? Geld bezahlt, dieses Geld ist ja das, was mir eigentlich zusteht, ist ja auf diesem Notar-Anderkonto beziehungsweise beim Amtsgericht in Tiergarten hinterlegt. Und jedes Mal, ich habe ja das Geld nicht, ich bin erwerbsunfähig, berentet, aber jedes Mal, wenn ich mich offenbare, diesen Offenbarungsleid, eine staatliche Versicherung abgebe, können die an dieses Geld, was dort vorhanden ist, rangehen und sich das Geld, bis es alle ist, immer wiederholen. Er hat ja auch damals, er hat ja auch nie den Titel rausgegeben. Es hat mich ja gewundert, warum gibt er den Titel nicht raus, wenn es lange bezahlt ist. Es musste sich ja der Rechtsanwalt denn im Prinzip anfordern, dass er zumindest diesen einen Titel rausgibt, was überzahlt ist, was meine Mutter betrifft. Und dann hat er ja von 2002 einen Titel vom Vater nochmal rausgeholt, wo wohl nie eine Vollstreckung und dergleichen vollzogen worden ist. Da geht es um einen Gesamtbetrag von 6.000 Euro und da hat der ganz frech mir den Gerichtsvollzieher geschickt und unterm Strich über 12.000 Euro verlangt, hat Zinsen und dergleichen mit reingerechnet, obwohl die gar nicht zustande gekommen sind, obwohl nie eine Zwangsvollstreckung passiert ist. Können Sie das alles schriftlich genau beweisen? Das habe ich alles schwarz auf weiß, das habe ich schon ans Fernsehen geschickt, alles. Das habe ich alles aktenweise schwarz auf weiß. Haben Sie es auch digitalisiert? Digitalisiert, also ich müsste es scannen im Prinzip. Ja, das ist wichtig. Scannen Sie es und machen Sie daraus eine CD oder irgendetwas. Das möchte ich mir ansehen. Ja, ich kann, als CD, also ich kenne das jetzt, wie gesagt, ich habe mir dieses Ding letztes Jahr aufgrund dessen denn erst gekauft und bin noch nicht ganz, also mit den Scannern, das kann ich, also so, dass ich ihn im Prinzip jetzt diese Dokumente als solches schicken könnte, dass sie das sich reinlesen können. Ja. Verstehen? Das könnte ich schon. Wichtig sind die Zahlen, also was war anfangs gefordert, was wurde bezahlt und was fordert man noch von ihnen? Ja, ja. Damit man sehen kann, dass aus diesen etwa 10.000 40.000 oder 50.000 werden. Ja, ja, genau. Nee, werden sie nicht. Das drehen die so, dass das werden, indem sie, wie gesagt, die vollstreckten Titel nicht rausgeben und immer wieder neu zur Vollstreckung bringen. So läuft das. Mhm. So läuft das. Ne? Ja, das, und das ist ja das, was mich da letztes Jahr geoutet hat und was mich ja dann hat 3 Monate in eine Psychiatrie gebracht. Dass man mit meiner Ehrlichkeit im Prinzip so umgeht und mich so noch schädigt. Ich habe ehrlich 2007 ausgesagt, dass ich nie Geld bekommen habe und es war ausgemacht, dass meine Mutter das Geld kriegt, weil die ja eh sowieso keine Ruhe gibt, aber dass die mich so über den Tisch schieben und so ausnutzen und alles Geld mir gleich wegnehmen, damit hätte ich nie gerechnet, dass die so skrupellos und dreist und frech sind. Aber ich hätte es mir denken können, ich weiß es von DDR-Zeiten, meine Eltern hatten eine Firma, was die für skrupellose Sachen gemacht haben. Die haben Namen aus der Ortschaft erfunden von Leuten, die dort in der Firma tätig waren. Die haben sie dort auf Papier mit Name und Geburtsdatum im Prinzip aufgelistet und bei Bauvorhaben für diese Leute Geld kassiert. Zigtausende von Geld, so läuft es seit Jahren schon. Die Eltern haben durch diesen Rechtsanwalt, der Andreas Bock, der ihr guter Beistand und Freund ist, ihre Firma zum gesunden Konkurs, die haben sich gesund haben die sich am Verkauf oder Konkurs gehen, der Firma haben die sich gesund gestoßen. Gab es da noch irgendwelche Tricks? Viele Tricks. Können Sie einen Katalog von diesen Tricks machen? Viele Tricks gab es da. Also ich sag ja, das hat angefangen in den 80er Jahren, wo ich dort auch beziehungsweise früher als kleines Kind, erstmal habe ich viel Dresche, das sind sadistische Verhältnisse, die dort gewesen sind. Mit 7 Striemen habe ich Dresche gekriegt, wenn womit? Ich nicht... Mit 7 Striemen Peitsche? Ja, genau, das ist so ein Holzstiel mit sieben so eine Leder, große lange Lederriemen dran. Und wenn ich nicht pariert habe oder das gemacht habe, was ich sollte, sprich in der Küche oder sonst welche Aufgaben, dann musste ich persönlich diesen Siemenstream aus diesem Schrank holen, der hat einen bestimmten Platz gehabt, meinen Vater bringen. Und mein Vater hat so lange auf mich eingeschlagen, bis ich am Boden lag und geschrien und geheult habe. Und dann ist die Mutter auf mir noch rumgetrampelt. Und das habe ich alles letztes Jahr im Prinzip in der Psychiatrie aufgearbeitet. Das sind ja bei mir nicht nur Depressionen, das sind psychotraumatische Belastungsstörungen. Und sind Sie denn das echte Kind dieser Eltern? Ja, aber ich habe es als Kind immer gesagt, ich habe es als Kind schon empfangen, dass ich nie gewünscht war und habe gesagt, bitte gebt mich doch in ein Heim, da wäre ich sicher besser aufgehoben, gebt mich in ein Heim. Wie oft habe ich drum gefleht, dass sie das machen sollen, dass ich da rauskäme. Mein Bruder ging es immer besser, der hat alles gekriegt. Der musste um nichts kämpfen. Ich musste um alles kämpfen oder erarbeiten. Und wenn ich es mir erarbeitet hatte, musste ich noch 100.000 Mal Danke sagen. Ja, woran lag das, dass man sie so schlecht behandelt hatte? Ja, ich war nicht erwünscht gewesen oder wie auch immer. Ich war im Weg. Das erste Kind war ein Mädel, es sollte ein Junge werden. Und du warst halt ein Mädel und du musst dich notgedrungen, bis ich... durchgefüttert werden, wie sie es immer wortwörtlich gesagt haben, durchgefüttert. Mhm. Ich habe eine sehr schlimme Leidenszeit dadurch. Sehr schlimme Leidenszeit. Und das ist das, was ich auch jetzt nach Jahrzehnten erst jetzt im Nachhinein alles aufarbeite, was ich da am eigenen Leibe verspüren musste. Und nach wie vor, meine Mutter war ja auch bei der Wahrsagerin angeblich gewesen, hat mir Tante gesagt. Und die Wahrsagerin hätte gesagt, ich bin eine Hexe und ich tauge nicht und die müssen mich vernichten. Und genauso machen sie das auch mit aller Gewalt. Auf diese trügerische Art und Weise probieren die mich zu vernichten. Hatten Sie Rechtsanwälte gehabt? Ich hatte mehrere Rechtsanwälte. Alleine jetzt in dieser Sache, wo ich gegen den Rechtsanwalt Bock kämpfe, 6 Rechtsanwälte. Was war denn mit diesen 6 Rechtsanwälten? Waren 5 davon schlecht oder waren 6 davon schlecht? Am Anfang schlagen sie alle die Hände über den Kopf, ja, ob der noch ganz normal ist, ob der noch ganz in Ordnung ist. Und im Nachhinein habe ich den Eindruck, kontaktieren die sich mit den schönen Bock da aus Berlin oder wie auch immer. Der tut denen von meinem Geld dann ein paar Scheine rüber und dann tun die auf einmal ihre Meinung ändern und dann tut alles nichts mehr zur Sache. Dann ist alles rechtmäßig, obwohl alles am Anfang stinkt und strafrechtlich höchst bedenklich ist, schwarz auf weiß habe und dann tut alles nichts mehr zur Sache. Dann kann ich bezahlen und löhnen, aber es geht mich nicht mehr und es wird darauf hingewiesen, es hat keinen Wert, gegen den Rechtsanwalt vorzugehen und es bringt sowieso nichts. Gibt es da irgendwelche Service-Club-Verbindungen? Wie soll ich das verstehen, Service-Club? Mitgliedschaft im Lions-Club, Rotary-Club oder ähnliche Dinge oder vielleicht sogar Logen, Freimaurer, politische Parteien? Keine Ahnung, also bei mir persönlich weiß ich es nicht und ich weiß, der Anwalt aus Berlin, der hat eine Kanzlei in Mallorca auch oder sind da sesshaft und ich vermute mal, dass er mit Urlaub, so habe ich es früher mal von den Eltern durchsickern hören, dass der ganz groß da auch Staatsanwaltschaft, Cottbus und so wahrscheinlich da auf diese Art und Weise mit Urlaub Mallorca bietet, irgendwas in dieser Art muss da laufen. Also er bietet Ferienhäuser. Ja, vermute ich mal. Denn er hat doch ganz groß oben auf seine Schreiben steht überall immer oben. Moment, ich suche es gerade mal raus. Denn es geht ja auch nichts. Es geht auch nichts bei der Rechtsamtkammer, nichts. Ich habe denen alles hingeschickt und gemacht und die gucken sich das gar nicht an. Die legen das den Rechtsanwalt vor und der muss dazu Stellung nehmen und der dreht es natürlich zu seinem Geschmack. Ist ganz klar, damit er da im guten Licht bleibt, ne? Und das muss ich dann einfach so hinnehmen und oder lass es bleiben. Ich habe ja keine Wahl, mich gegen diesen, was mir die Rechtsanwaltskammer geschrieben hat, habe ja keine Wahl, dort Einspruch ein. Ich kann ja nicht mal an die Bundesrechtsanwaltskammer gehen, nix. Das, was Sie geschrieben haben, das muss ich so hinnehmen. Das muss ich so hinnehmen und kämpfe halt mich alleine weiter durch. Mein Gott, wo ist von diesem Gangster dieses Deckblatt? Also scannen Sie es ein und schicken Sie es mir zu. Ja, genau, warten Sie, ich finde es aber. Sternal und Kollegen, hier haben wir es doch. Und dann kommt hier Bayer und Rivers, Abgeordneter, was Rechtsanwalt Palma de Mallorca. In ständiger Kooperation mit Bayer und Rivers und dann Abgeordneter Kooperation Rechtsanwalt Palma de Mallorca. Das ist die Kanzlei Sternal und Kollegen, Michael Sterner, Rechtsanwalt und Notar, der Bock, Rechtsanwalt und Monika Kluttke, Rechtsanwältin und Notarin in Berlin. Einen Scanner haben Sie? Ja, Scanner habe ich. Gut, scannen Sie es ein. Ja, ja. Das Wichtigste zuerst und vielleicht noch einige Sachen später. Ja, ja. Und jetzt muss ich gerade noch mal gucken, wegen Ihre E-Mail, ob ich die auch habe. E-Mail-Adresse ist doch auf kriminalstadt.de. Das ist die, was wir gestern schon besprochen haben. Ja? Ja, ja. Und da sind auch ähnliche Fälle drauf. Ja, ich habe gestern schon reingeguckt gehabt. Ich habe mich auch mehrfach mit dieser Staatsanwältin und Rechtsanwältin beschäftigt. Allerdings ist es, selbst wenn ich die höchste Lautstärke bei mir auf dem Laptop habe, trotzdem für mich gar nicht zu verstehen. Jetzt habe ich schon überlegt. Ja, dann müssen Sie vielleicht in der Eigenschaft Systemsteuerung die Lautstärke nochmal zusätzlich laut machen. Ah, okay. Systemsteuerung und dann gibt es da Audio und Sounds und sowas in der Art. Verschiedene Dinge. Manchmal sogar zwei Module. Ah, okay, denn gestern, ich habe dann mich ganz in der ruhigsten Ecke gesetzt und musste wirklich den Kopf rannehmen und dass ich überhaupt was verstehen konnte, weil diese Sache mich brennend interessiert hat, weil ich ja meiner Sache auch vermute, dass es ja auch dahin geht, also er tut da alle bestechen oder machen, weil die Akte Staatsanwaltschaft Cottbus, das abgeschmettert wurde und jetzt, wie gesagt, Brandenburg genauso, obwohl es ganz offensichtlich ist alles, ja. Ne, aber das ist eindeutig. Versuchen Sie es mit der Systemsteuerung, Audio und Sounds, da gibt es eine Einstellung, auch die Lautstärke und wenn Sie das nicht schaffen, rufen Sie mich wieder an. Ja, gut. Und ich schicke Ihnen das, was wir besprochen haben im Vorfeld, jetzt mal rüber. Ja, gut. Ja, auf Wiederhören. Danke, tschüss.